jede Nacht um 2 Uhr aufstehen und um 2:30 in den Bus, der schon voll mit Arbeiterkollegen, die sich wie die Kinder noch im Schlaf bewegen, weil die Nacht sehr kurz sein muss. Und der Bus, der rumpelt durchs Gelände, von Marienbaum zur Hütte nach Rheinhausen. Flaches Land und nirgendwo 4 Wände, Wiesen nehmen hier kein Ende, graues Licht kennt keine Pausen. 5:30 an Ort und Stelle, denn 6 beginnt die Schicht. Hacke, Schaufel, Schotter, neue Schwelle, noch ein Schlag für alle Fälle, denn sonst hält die Schiene nicht. Ausgekoffert, raus den Schotter, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Bisschen schneller, bisschen flotter, raus die Schwelle, rein den Schotter. Nächste Strecke, Schiene frei, raus den Schotter, rein die Schwelle. Bücken, Schaufeln, Hacken, kontrollieren, noch einmal dieselbe Stelle. Rottenarbeiter sind schnelle, bis sie ihren Rücken spüren. Und 2 Uhr ist die Schicht zu Ende, dann 2:30 wieder in den Bus. Müde Augen, aufgerissene Hände und 3 Stunden nochmal durchs Gelände. Kartenspiel und Fußballstoß, dann ein bisschen noch im Garten kramen und den Kindern schnell gut Nacht gesagt. Lebenslänglich ja und Amen, ohne Glanz und ohne Namen, keiner, der nach seinen Träumen fragt. Jede Nacht 2 Uhr aufstehen und 2:30 in den Bus, der schon voll mit Arbeiterkollegen, die sich wie die Kinder noch im Schlaf bewegen, weil die Nacht sehr kurz sein muss. Da ist nichts mit Goethe und mit Schiller, feinem Geist, ästhetischem Konfekt. Keiner übt hier Tonleitern und Treller, niemand kennt hier Dürrenmatt und Miller, wenn man mal in dieser Mühle steckt. 5:30 an Ort und Stelle, denn 6 beginnt die Schicht. Hacke, Schaufel, Schotter, neue Schwelle, noch ein Schlag für alle Fälle, denn sonst hält die Schiene nicht. Das ist mir im Kopf geblieben und aus dem Erinnerungsmüll habe ich's jetzt aufgeschrieben, weil, und das ist gar nicht übertrieben, weil ich's nicht vergessen will. Damals, als ich nur für 90 Tage so als Werkstudent bei Grupp und Thyssen, sah ich viele Menschen, die in dieser Lage doch für immer und für alle Tage dieses monotone Leben leben müssen. Und 2 Uhr ist die Schicht zu Ende, dann 2:30 wieder in den Bus. Müde Augen, aufgerissene Hände und 3 Stunden nochmal durchs Gelände. Kartenspiel und Fußballstoß, dann ein bisschen noch am Fernsehkasten rumgedreht und wieder ausgemacht. Mit der Frau noch schnell besprochen, was die Kinder so am Tag verbrochen. Und schon ist sie wieder rum, die Nacht. Jede Nacht 2 Uhr aufstehen, dann 2:30 in den Bus. Der schon voll mit Arbeiterkollegen, die sich wie die Kinder noch im Schlaf bewegen, weil die Nacht sehr kurz sein muss. Zugegeben, diese vielen Zeilen sind kein polyphones Kunstgedicht. Doch die so an uns vorübereilen, aufgebraucht, zermürbt und kaum zu heilen. Guck doch diesen Menschen einmal richtig ins Gesicht. Guck doch diesen Menschen einmal richtig ins Gesicht. Wer will dieses Liedchen nicht? Wer will dieses Liedchen nicht? Wer will dieses Liedchen nicht? Wer will dieses Liedchen nicht? Wer will dieses Liedchen nicht? Wer will dieses Liedchen nicht?